feierlich verkündete der Juryvorsitzende Pedro Almodóvar den Gewinner der Goldenen Palme, genauer gesagt die Gewinnerin, die die Auszeichnung als beste Schauspielerin bekommen hat. Die Goldene Palme, die ging erstmal an den schwedischen Regisseur Ruben Östlund und seinen Film The Quair. Und zum 70. Geburtstag glänzt diese Palme ganz besonders, denn sie ist zum ersten Mal mit Diamanten verziert. So ist der Preis nicht nur der wichtigste, der auf dem Festival verliehen wird, sondern er ist auch 20.000 Euro wert. Ob The Square die Goldene Palme auch verdient hat und was das überhaupt für ein Jahrgang war, wer noch zu den glücklichen Gewinnern zählt, das möchte ich jetzt mit Anke Lewicke besprechen, die das filmische Geschehen in den letzten 10 Tagen und natürlich auch gestern Abend die Verleihung verfolgt hat. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. War denn die Palme für den schwedischen Regisseur Ruben Östlund für Sie eine Überraschung? Naja, der Film spielt ja im Kunstbetrieb und hält damit auch der in Cannes anwesenden Filmszene einen Spiegel vor. Also sowas zeigt man natürlich gerne auf Festivals, sowas sieht man auch gerne auf Festivals. Und es geht darum, dass ein Museumsdirektor auch jenseits der Kunst, die er ausstellt, soziale und gesellschaftliche Verantwortung entwickeln muss. Und Ruben Östlund wirft wirklich Fragen unserer Zeit auf. Gibt es noch Tugenden, Mitgefühl, Solidarität? Aber letztlich gerät der Film auch in eine Zweckmühle. Er will ein Kunstwerk sein, weiß aber über weite Strecken keinen anderen Weg, als die Menschen, die Kunst machen oder ausstellen, vorzuführen. Also das ist eine Nummernrevue auch über die Dekadenz und Weltfremdheit der Kunstszene. Das sind großartige Nummern dabei, unterhaltsam, präzise, abgedreht, absurd, aber trotzdem hat dieser Film letztlich mich moralisch nicht aus der Reserve gelockt. Aber Ruben Östlund ist schon ein großes erzählerisches Talent und vielleicht wollte die Jury auch einen nicht ganz so bekannten Namen mal ins Scheinwerferlicht rücken. Östlund war zum ersten Mal in Cannes im Wettbewerb und das ist ja auch eine schöne und eine wichtige Geste. Der zweitwichtigste Preis, der ging an den französischen Film 120 Schläge pro Minute von Robin Campillo über die AIDS-Act-Up-Bewegung Anfang der 90er Jahre. Wurde hier der Film ausgezeichnet oder doch eher das Thema? Naja, ich würde schon sagen, eher das Thema. Also man konnte in diesem Jahr eine ganz interessante Beobachtung in Cannes machen. Es gab ja nicht den einen filmischen Überflieger. Und deshalb spielten bei den Spekulationen über die Preise auch immer der Marktwert eine große Rolle. Und am besten hat sich tatsächlich dieser französische Film verkauft in viele, viele Länder. Und er ist auch zunächst ein sehr dynamisch erzählter Film. Er nimmt uns so unmittelbar in eine Versammlung mit, in der über die Taktiken der Aufklärung diskutiert wird. Und in diesem Moment gibt es wirklich so ein Live-Gefühl, eine schöne Unmittelbarkeit. Aber immer wieder gibt es diese Versammlungsszenen. Und dadurch bekommt der Film auch etwas Redundantes. Überhaupt ist er eine Endlosschleife aus Diskutieren, Demonstrieren, Feiern. Zwischendrin gibt es noch eine Liebesgeschichte. Aber letztlich bleibt das alles eine Nacherzählung. Und die Ängste und die Wut dieser Zeit werden letztlich nicht vergegenwärtigt. Also das ist schon Botschaftskino. Natürlich ist auch die deutsche Filmbranche sehr erfreut, dass Diane Krüger den Preis als beste Schauspielerin bekommen hat. Sie spielt ja in Fatih Akins Film Aus dem Nichts eine Mutter, die bei einem Bombenattentat verübt von Rechtsradikalen, also Mann und Sohn, verliert. Konnte sie denn Diane Krügers Darstellung überzeugen? Ja, da sollte ich erst mal sagen, auch dieser Film von Fatih Akin wurde gut verkauft, schnitt aber bei der internationalen Presse nicht so gut ab. Aber man war sich einfach einig, dass Diane Krüger sich hier als Schauspielerin neu erfindet. Also sie hält den Film, der aus 3 Teilen besteht, zusammen. Zunächst ist er ja ein Thriller. Da geht es um die Ermittlungen, die in die rechtsextremen Kreise führen. Dann ein Gerichtsdrama und im letzten Drittel zeigt der Film eine extreme, radikale Trauerarbeit und Ton- und Tempowechsel dieser 3 Akte werden von dem sehr zurückgenommenen Spiel von Diane Krüger aufgefangen. Sie legt ihre Rolle sehr leise und verhalten an und gerade deshalb entwickelt ihre Figur einen großen emotionalen Sog und sie hat auf alle Fälle diesen Preis verdient. Der 70. Jahrgang von Cannes war das und da gab es eine besondere Ehrung, nämlich die extra spendiert wurde. Die ging an die Schauspielerin Nicole Kidman. In den 70 Jahren hat aber bisher, ich habe es am Anfang schon gesagt, nur eine Frau die Goldene Palme gewonnen. Das war 1993. Jane Campion für ihr bildgewaltiges Filmepos The Piano. Immerhin wurden in diesem Jahr zwei Regisseurinnen mit Preisen bedacht. Ist das aus Ihrer Sicht schon ein Fortschritt? Ja, es ist auf alle Fälle ein kleiner Fortschritt. Und wir Frauen sind nicht nur das hübsche Beiwerk, was tief dekultiert abends da über den roten Teppich läuft. Also der Preis für die beste Regie ging an Die Verführten von Sofia Coppola und der Preis für das beste Drehbuch an Lynn Ramsey für You Were Never Here. Und das sind beide Genrefilme und das ist ja eigentlich eine Männerdomäne. Aber es ist schon interessant, wie der weibliche Blick hier nochmal ganz überraschende Wege einschlägt. Das Genre sieht man plötzlich wieder anders. Also Coppola hat ja einen Remake von Don Siegels Bürgerkriegsdrama Die Verführten gespielt. Und Don Siegel hat ja seinen Film aus der Perspektive eines Soldaten aus den Nordstaaten erzählt, der von den Schülerinnen und Lehrerinnen eines Internats in den Südstaaten gesund gepflegt wird. Bei Coppola nimmt sie nun die Perspektive der Frauen ein und zeigt, wie das Erscheinen des verletzten Mannes das Gefüge im Internat durcheinander bringt, wie die Prüderie der Südstaaten plötzlich in Begehren umschlägt und es gibt ein tolles Schauspielerensemble mit Nicole Kidman und Kirsten Dunst. Also das war schon sehr ruhig und klug erzählt und in Lynn Ramseys Thriller geht es um einen einsamen Killer, der von Joaquin Phoenix gespielt wird, der auch zu Recht als bester Darsteller ausgezeichnet wurde und wie sie seinen Körper beobachtet, das hat wirklich schon was ganz Intimes. Also er hat so einen muskelbepackten Körper, den er wie ein Panzer trägt und die Narben, die er hat, sind auch innere Narben. Und durch diesen Blick bekommt diese Genrefigur des Killers plötzlich ein Eigenleben. Seine Trauer, Melancholie werden präsent. Und das sind alles Gefühle, die im Gegensatz zu der Gewalt stehen, die von diesem Killer auch ausgehen. Also es sind schon beide schöne Preise. Schöne Filme, über die sie gerade gesprochen hat. Wie ist es denn eigentlich als Kritikerin? Man sitzt ja nicht nur im Kino, man rennt da rum. Und sieht man dann die Stars überhaupt oder sind die alle abgeschottet? Oh nein, da ist mir was ganz Schönes passiert. Um in die Radiostudios im Palais zu kommen, da muss man manchmal durch den Künstlereingang und gerade letzten Sonntag, nachdem die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag zu Ende gingen, bin ich da durch und die ganzen Stars wollten in ihre Limousinen und auf einmal kam mir David Lynch, Isabelle Huppert, Roman Polanski, Wim Wenders und so weiter entgegen. Da war ich mittenmang in der Kinogeschichte. Und glücklich hoffentlich. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke war das. Dann jetzt erstmal einen schönen Rückflug und gute Erholung nach diesem Filmmarathon von Cannes.